wir werden immer mehr. Es wächst die Einheitsfront der schon Vereinigten. In diesem Elend, da steigen immer mehr aus dieser Dunkelheit. Es wächst der Widerstand der Unterdrückten. Die starken Zweifel nicht an einer Stunde. Tauche, man hört sie, sie kommen, sie singen. Die Männer 10.000, die Frauen 10.000, da gehen sie zusammen. Wir Chile, wir Chile, Chile, Chile. Wir werden frei sein. Kämpfe neben mir für ein Vaterland, das dem Volk gehört. Bis zu diesem Tag müssen wir kämpfen, wir gemeinsam. Und wir werden siegen. Diese Stunde kommt, weil das Volk es will. Und wir atmen wieder ohne Angst. Es wächst der Widerstand, das Volk ist stark und groß. Das Volk besiegt man nicht, doch die Faschisten, das Leben ändert sich. Wir schauen nach vorn und sehen, da ist der Abgrund schon, in den sie stürzen. Die starken Zweifel nicht an einer Stunde, da horche. Man hört sie, sie kommen, sie singen. Die Männer 10.000, die Frauen 10.000, da gehen sie zusammen. Wir Chile, wir Chile, Chile, Chile. Und wir werden frei sein. Kämpfe neben mir für ein Vaterland, das dem Volk gehört. Bis zu diesem Tag müssen wir kämpfen, wir gemeinsam. Wir werden siegen. Diese Stunde kommt, weil das Volk es will. Und wir atmen wieder.